Hallo, herzlich willkommen zum Uncast Episode 348 Spiele, Konsole, Android. Ja, auch auf die Gefahr hin, dass das schon mal irgendwie als Thema war, denn Spiele sind ja immer sehr beliebt, ja. Es gibt jede Menge vollwertige Spiele auf Android, ja. Vollpreisspiele, in der Tat auch, ja. die Idee ist natürlich klar, warum ausgerechnet jetzt das Thema ist. Nintendo Switch, ja, schickt sich ja an, so ein bisschen in diese mobile Bresche da zu schlagen, ja, und da schauen wir mal, inwiefern sich da die Games denn unterscheiden, ja, ob sie sich unterscheiden und wie die so im Vergleich sind. Ja. In den News gibt es natürlich auch jede Menge wieder. Community war auch ziemlich aktiv. Also ich habe das Gefühl, auf YouTube gibt es so ein richtiger Schub. Ja, gefällt mir super. Vielen Dank, Leute. Da gibt es noch einiges zu sagen. Und die App der Woche natürlich. Diesmal kein Spiel. Ja, weil Spiele haben wir oben schon genug. Ne? Ja, also vollwertige Spiele auf Android. Also, was haben wir denn? Wie sieht denn so die Situation momentan aus? Also Spiele auf Smartphones, Tablets, also auf mobilen Geräten, haut die, ja, sagen wir mal, regulären Spielekonsolen einfach weg. Ja. Aber, das muss man sagen, in der, naja, größten Masse lange nicht in der Qualität der Spiele. Ja, und das war immer bisher so eine Sache, wo man gesagt hat, ja, aber so ein echtes Vollpreisspiel, so echte Spiele auf einer Konsole, vielleicht sogar noch daheim, ja, am TV, das ist was ganz, ganz anderes. Ja, das hat mit den Handy-Games da nichts zu tun. Ja. Aber es gibt sie, die vollwertigen Spiele, ja, auf Android. Und nicht zuletzt dadurch, dass Nvidia mit diesem Grafikchip da Tegra, ja, momentan Grafikleistungen auf oder in Smartphones bietet, die eben an die Konsolen, an die Heimkonsolen teilweise schon heranreichen. Ja. Und wir haben ja gesehen, mal auf der Nintendo Switch, wenn man die in das Dock steckt und es am TV-Gerät gezeigt wird, dann schaltet es auch herunter, die Auflösung. Ja. Beziehungsweise war das 9P auf 900p, genau, und auf dem Display hat es dann 720p, genau, wobei vermutet wird, dass die 720p einfach hochskaliert werden, aber das sind Spekulationen. Und wenn man das jetzt mal vergleicht, die Auflösung, die so ein normales Smartphone heutzutage hat, ich schimpfe ja immer, dass man Full HD eigentlich schon mehr als ausreichend ist für ein normales Smartphone-Display bis 5,5 Zoll. Ja, und dass das so auch tatsächlich so ist, sieht man einfach daran, dass die PlayStation 4, die teilweise an riesigen TV-Geräten sind, ja, dass zum Beispiel nicht 5,5 Zoll, sondern 55 Zoll mit 1080p angeschlossen sind. Bumm. Und die Leute spielen das. Und es sieht auch recht gut aus. Warum? Weil man halt nicht press davor sitzt. Ne? Also, es ist immer so eine Geschichte. Ja? Und deswegen sind diese hohen Grafikauflösungen, die Handys teilweise haben, heutzutage einfach lächerlich. Aber sie haben sie. Und sie sind besser als die normalen Konsolen fast schon, ja. Ja, die PS4 Pro und so, da möchte ich jetzt nicht näher drauf eingehen, ja. Mit der 4K-Darstellung, aber PS4 normal ist auch, kommt auch nicht an die 4K-Darstellung in dem Maße ran, ja, muss ich sagen. Und die Nintendo Switch, die neue Konsole von Nintendo, schafft ja, wie gesagt, 900p, also 1080p ist Full HD normal. Und da sind wir mit den Handys drüber. diese nämlich schon oftmals bei 1440p, also besser als Full HD, besser als die normalen PlayStation 4 Spiele von der Grafik her. Ist eine sehr, sehr interessante Geschichte. Ja. Aber ich möchte mich gar nicht so stark auf diese Grafik versteifen, denn zu dem Spiel gehört, so sagt Nintendo ja auch immer, noch ganz andere Sachen dazu als Grafik. Die Grafik ist unbestritten bei diesen Vollpreis, vollwertigen Spielen, die es zum Beispiel gibt von Nvidia mit Tomb Raider. Ja. Also unbestreitbar phänomenal. Ja. Die reicht auch aus, die kann man dann auch tatsächlich übrigens mit einem ganz normalen MHL-Adapter, ja, das passt an die meisten Smartphones heute dran, und dann kann man es auf einen großen TV legen und dann spielen. Wenn man Glück hat, kann man dann sogar noch ein Gamepad verwenden, und dann hat man richtiges Gaming-Feeling darauf. Ja. Tomb Raider ist allerdings eine große Ausnahme, auch, das möchte ich nicht verschweigen, denn der Tegra-Chip ist natürlich lange nicht überall verbaut, und deswegen ist dieses Spiel auch nicht einfach so kompatibel mit allem. Zum Beispiel ist es aber kompatibel mit dem Android-TV, das übrigens auch schon an einem TV-Gerät eben natürlich, wie der Name sagt, angeschlossen ist. Der Shield Game Controller wird auch unterstützt. So hat man eben volles Gaming-Feeling, ja, und ja, das Spiel spricht dann für sich, ja. Also wenn man das vergleicht mit der Version von Tomb Raider auf der PS4, dann muss ich sagen, viel Unterschied gibt es da nicht, ja, im Großen und Ganzen. Klar, bei den Feinheiten merkt man es natürlich noch, aber ich würde da jetzt nichts dagegen sagen. 13,99 ist dann auch ein recht guter Preis. Ja, und für die anderen Nutzer, um jetzt mal von den Tegra-Spezialisierungen da wegzukommen, da gibt's auch vieles. Ja, Tomb Raider 1 zum Nachspielen, ja, wer's mal wieder gern spielen will oder vielleicht sogar verpasst hat, der Ursprung von Tomb Raider ist beispielsweise zu bekommen. Ich glaube, 99 Cent kostet er. Genau wie Tomb Raider 2. Auch das in der Vollversion, die man eben so gespielt hat, ja, auf den Konsolen früher, ist es zu haben. Aber auch neue Sachen wie zum Beispiel Guardian of Light. Auch das ist ein Spiel, das es für die PS3 gibt. Ich glaube, gibt es auch für PS4, ich weiß nicht genau, ja. Und auch das kann als vollwertiges Spiel bezeichnet werden. Man hat viele, viele Stunden Spielspaß. Und hier ist halt auch ein großes Display zu empfehlen. MHL auf dem TV wäre eine Möglichkeit. Bei dem Spiel allerdings nicht ganz so gut, weil die Bedienung auch sehr touchlastig ist. Da muss man also dann trotzdem oft wieder aufs Display gucken. Bei einigen anderen Spielen, wo zum Beispiel der Controller eingeblendet wird, ja, da ist es gar nicht mehr so groß erforderlich. Mhm. Guardian of Light ist meiner Meinung nach auch sehr, sehr gut umgesetzt, und deswegen hat es auch nicht den Flair verloren eines Vollpreisspiels. Mhm. Dort, wo man zum Beispiel so einen MHL-Adapter besonders gut einsetzen kann, wäre zum Beispiel bei Need for Speed No Limits, weil da muss man eigentlich fast gar nicht mehr zum Benutzen aufs Display schauen. Mhm. Die Steuerung ist sehr, sehr einfach. Das Auto gibt von alleine Gas sozusagen. Ja. Und man steuert also den Boliden da und gibt mit einem Swipe nach oben auf dem Display auch mal Nitro dazu. Hm. Und ich muss sagen, auch das ist grafisch recht gut. Also da gibt's absolut nichts zu deuteln. Ne? Ihr seht im Hintergrund jetzt übrigens die Spiele, die ich sag, auf YouTube. Ne? Aber denkt dran, das ist das Video, was im Hintergrund läuft, ist natürlich auch von der Qualität her noch etwas reduziert. Ja? Also das ist, glaube ich, schon 15 Frames pro Sekunde oder sowas aufgenommen. Also nicht ganz so schnell wie jetzt, oder nicht genannt, ganz so gut, wie das im Original aussieht. Ja, ist auch Komprimierung noch dazwischen und so weiter und so weiter. Also es sieht richtig, richtig super aus, und da merkt man schon fast nichts mehr. Und wenn man das vergleicht mal mit den Nintendo DS-Konsolen, da sieht man, dass man weit drüber ist schon. Ne? Von den technischen Sachen her, von den technischen Belangen her. Das Spiel selbst, ich stufe es als vollwertiges Spiel ein. Ne? Ich habe mir aber trotzdem No Limits deswegen rausgeguckt, weil eben das auch von der Steuerung her sinnvoll ist, ja, bei den Android-Geräten, wenn man eben eine einfache Touchscreen-Steuerung hat. Das ist optimal. Also hier MHL-Adapter, wie gesagt, ran und dann könnt ihr zocken und einfach euer Handy als Controller benutzen und ihr könnt am TV zocken. Ja. Unterwegs jetzt natürlich auch, aber dafür sind mir eben 5,5 Zoll Geräte einfach ein bisschen zu klein. Da setze ich lieber mein 8 Zoll Tablet ein, ja, und nehme ein bisschen Ruckeln in Kauf, weil es halt nicht mehr das Neueste ist, ne? Das Pixel mit 5,5 Zoll, das ist super toll, super Leistung, aber ja, wenn ich ein Viertel des Bildes mit meinem Daumen verdecke, dann weiß ich, das Display ist einfach zu klein zum Spielen, ne? Ja. Ja, neben Need for Speed gibt's noch ganz große, es ist ja auch eine große Spielereihe, gibt's übrigens sehr viele verschiedene Need for Speed Titel, aber eine Spielereihe, die ist gewaltig. Und immerhin gibt es da einige Teile davon, nicht alle, aber einige Teile davon auf Android. Und das ist Grand Theft Auto. GTA, ja, gibt's tatsächlich also GTA 3, GTA San Andreas, GTA Vice City und GTA Liberty City Stories. Ja. Am besten gefällt mir hier definitiv das Grand Theft Auto Vice City. Ja. Auch Rockstar hat allerdings seine Probleme mit der Kompatibilität. Und das bedeutet, dass eben nicht auf allen Geräten läuft. Da muss man einfach mal dann schauen. Es hat sich allerdings in der letzten Zeit viel getan, deswegen geht das auch auf viel, viel mehr als am Anfang. Weiß nicht, woran das liegt. Sie haben wohl mit ihrem Konverter ein paar Probleme. Ja. Das Spiel ist übrigens kompatibel mit dem Moga Wireless Game Controller und einigen USB Gamepads. Ich habe es noch nicht probiert, ob es mit dem PS4 Controllern funktioniert. Die kann man übrigens, die PS4-Controllern kann man genauso wie die kleinen Nintendo Switch-Controller direkt mit den Android-Geräten verbinden und diese auch tatsächlich als Joystick benutzen, wenn eben entsprechende Spiele das unterstützen. Es gibt immer mehr, die das tun. Übrigens ganz toll, auch einige Emulatoren, da komme ich später nochmal dazu. Die Reihe Grand Theft Auto ist natürlich der absolute Hammer. Klar, die aktuellen Dinger sind da nicht drin, logisch, ja. Aber ich finde, es ist schon sehr, sehr faszinierend, was da möglich ist. Auch wenn zum Beispiel Grand Theft Auto Vice City ja nicht nur vom Spiel schon einiges an Zeit auf dem Kerbholz hat, sondern auch von dem Spiel auf Android. Also das gibt schon lange auf Android. Das letzte Update für dieses Spiel, Update wohlgemerkt, ja, für dieses Spiel auf Android gab es am 26. März 2015. Also es gibt schon eine ganze Zeit lang und klar, man kann natürlich jetzt sagen, ach, das sind ja uralte Games, ja, aber ja, ich würde es jetzt nicht unbedingt so sagen und ja, man muss also da schon berücksichtigen, dass es auch Vollpreisspiele sind, vollwertige Spiele, die wir vor nicht allzu langer Zeit auch gezockt haben. Ich denke, das ist ganz okay. Ein anderer großer Softwareproduzent ist ja Square Enix. Und die bieten wirklich jede Menge vollwertige Spiele an. Die sind aber auch vom Preis her vollwertig. Ja. Also die Final Fantasy-Reihe ist da natürlich hervorzuheben. Ja, Final Fantasy 9 beispielsweise kostet zwar sage und schreibe 20,99 €, ja, aber ich meine, Final Fantasy 9 ist wirklich ein sehr, sehr schönes Game geworden und die Grafik ist durchaus schon sehr modern, ja, und macht riesen Spaß auf jeden Fall. Also Rollenspielfans werden da sicherlich verzückt sein mit dem Teil. Wie gesagt, die Preise ist natürlich heftig, aber die Vollpreis-Version ist halt nun mal die Vollpreis-Version, ja, und das ist, schlägt sich halt auch mal nieder. Ja. Ich sage ja die ganze Zeit auch vollwertige Spiele, weil manchmal bekommt man diese Spiele eben zu gar nicht den vollen Preis. Ja, wenn man mal bedenkt, was das gekostet hat. Also Final Fantasy 9 hat, glaube ich, da habe ich 69, waren das Mark? Ich glaube, das war noch Mark. Bin mir nicht ganz sicher. Nee, das war das Euro. 69 Euro habe ich dafür bezahlt. Ja, genau. Und dann ist ja klar, dass man das dann für 20,99 ist eigentlich schon ein Schnäppchen. Ne? Auch wenn es schon wieder ein bisschen was auf dem Buckel hat. Secrets of Mana, außerhalb der Final Fantasy Reihe, also vielleicht noch zu Final Fantasy, da gibt's also noch einige, Final Fantasy 7 beispielsweise gibt's, ja, das erste Final Fantasy Brave Exvius und so weiter, also auch speziell für Mobile Games und auch Remakes, Final Fantasy Tactics übrigens von einem Mobile, also ich glaube, das war das vom Nintendo DS? War man jetzt sicher? Ich glaube, ja, Final Fantasy Tactics. Und, also wirklich fantastisch. Aber neben dieser Final Fantasy Reihe bietet eben Square Enix noch andere Games, von denen war übrigens auch das Tomb Raider. Ja, nur mal so, ne? Aber die haben auch zum Beispiel Secret of Mana drin und das neue Adventures of Mana, ja, wo ihr ebenfalls eure Abenteuer im Roleplay-Game-Stil erleben könnt. Da gibt es interessante Möglichkeiten, unter anderem auch das Virtual Pad, das da eingeführt wurde. Sehr interessant. Und ja, also grafisch sieht es auch gut aus für ein Rollenspiel, das muss man sagen. Weil da die Final Fantasy Reihe ja sowieso ein Maßstäbe gesetzt hat, muss man auch erwähnen. Und von daher, also hier Square Enix trumpft auf. Dragon Quest, verschiedene Teile von Dragon Quest sind verfügbar und auch die haben es in sich. Ja. Es gibt, wie gesagt, auch neuere Sachen, die speziell für Android beziehungsweise für mobile Geräte gemacht wurden. Wo steckt's denn zum Beispiel? Wie heißt es nochmal? Jetzt fällt mir der Name nicht ein. Dabei war das sogar mal App der Woche. Mensch. Ich krieg's nicht hin. Ja, das werde ich mal schauen dann. Ich trag's noch nach im auf YouTube, wenn ich es finde. Da muss man Sachen sammeln und Gegenstände sammeln und so weiter, um 10 aus allen möglichen alten und auch neueren Final Fantasy Teilen freizuschalten. Ja. Jetzt muss ich aber doch mal gucken, das gibt's doch nicht. Ah, damals doch. Final Fantasy Record Keeper heißt es, genau. Und das ist sowas, wo zum Beispiel jetzt speziell für Mobilgeräte gemacht wurden, angepasst wurden und so weiter. Die Spiele sollte man übrigens auch nicht abschreiben. Ich wollte zwar jetzt hier erstmal diese vollwertigen Spiele nennen, die man auch von anderen Konsolen her kennt, aber die sollte man nicht unter den Teppich fallen lassen. Da gibt es mittlerweile reine Mobile Games, die haben grafisch, technisch und spielerisch schon so viel zu bieten, dass sie also absolut vergleichbar sind mit den Vollpreisspielen, vollwertigen Spielen auf anderen Konsolen. Ja, definitiv. Jetzt komme ich mal zu den Emulatoren. Ja, klar, der C64-Emulator ist natürlich absoluter Hammer, ne? Man kann Basic mitprogrammieren, super. Man kann aber auch verschiedene C64-Spiele damit nutzen. Es gibt zum Beispiel DVDs, ja, mit C64 und auch Amiga-Spielen. Auch dafür gibt es einen Emulator für Android, ja, ein Amiga-Emulator, UAE nennt er sich. Und da sind also legal auf diesen DVDs Unmengen von Spielen drauf, die man dann eben nutzen kann mit den entsprechenden Emulatoren. Auch ein weiterer Emulator ist MAME, der ist für Arcade-Plattformen da. Viele alte Arcade-Automaten, ja, sind da mit ähnlichen Hardware-Plattformen ausgestattet gewesen. Ja, und diese ROMs, die dort drin sind, zum Beispiel eben aus ausgedienten alten Automaten, Firmen, die schon längst pleite sind oder so, die kann man auslesen, ja, und kann die dann eventuell in MAME benutzen, ja. Das ist immer so eine Frage, also im Zweifel muss man natürlich das Spiel auch im Original haben, damit man es auch in den Emulatoren benutzen kann. Nur so viel dazu. Ja. Die Besonderheiten bei diesen Emulatoren ist, dass viele Emulatoren eben zum Beispiel direkte Ansteuerung haben für USB-Joysticks, wie zum Beispiel das PS4-Pad oder auch die kleinen Nintendo Switch-Controller. Die kann man wunderbar verbinden mit Android-Geräten. Das ist schon getestet worden, das funktioniert. Und kann diese dann als kleiner Joypad für unterwegs perfekt nutzen, ja. Daheim geht's dann natürlich auch das große PS4 globige Pad, ja, liegt halt gut in der Hand und dann kann man eben Amiga Games oder C64 Games etc. Zocken damit. Ja. Wie gesagt, wenn ihr solche DVDs kauft, die sind ganz legal, da sind unzählige Games drauf und dann habt ihr wirklich viele Stunden Spieljosh, wenn ihr natürlich auf Retro-Spiele steht. Das sind Retro-Spiele, aber denkt dran, sind alles mal vollwertige Games, ja, und die machen immer noch Spaß. Also Winter-Games, sage ich nur, Summer-Games. Tage habe ich mal verbracht und heute machen sie auch noch Spaß. Naja, zumindest einige davon. Ja, manchmal ist man auch ein bisschen enttäuscht, weil man hat es irgendwie besser in Erinnerung. Ja. Das natürlich muss man auch sagen. Also Games, Games, Games ohne Ende. Braucht ihr also keine, müsst ihr euch mit euren Android-Geräten nicht hinter den Konsolen verstecken, ja, was da möglich ist. Ich hätte noch so viel, was ich auflisten könnte. Ja, ich musste irgendwo dann so eine Grenze natürlich ziehen. Ja. Aber beispielsweise sei noch erwähnt, Dirt, ehemals Colin McRae Rally, das ist einfach der absolute Hammer, ja, diese Relais-Simulation. Und das müsst ihr euch mal angucken. Das ist einfach irre. Die Qualität, die da vorhanden ist auf Smartphones und Tablets, Wahnsinn. Aber auch Shooter beispielsweise gibt es mittlerweile schon. Also ich glaube, da gibt es auch ein Call of Duty, wenn ich richtig weiß. Da muss ich mal gucken. Ja, genau, Call of Duty gibt es in verschiedenen Versionen. Ja. Nicht schlecht. Und das zeigt auch, dass es langsam Zeit wird. Hier zum Beispiel das Call of Duty Strike Team. Ja. 649, oh, schlecht, ne? Ha! Naja, aber immer aufpassen, ja, weil gerade bei diesen extrem aufwendigen Games ist oftmals schwierig, gibt's oftmals Schwierigkeiten mit der Kompatibilität. Also immer achten, dass es auch auf euer Smartphone dann passt. Ja, könnt's jetzt fortführen, deswegen höre ich jetzt einfach mal auf damit und komme mal zu den News. Dort hat der Chefentwickler von Allo, und das wusste ich gar nicht, dass der ehemals auch bei Hangouts war, ja, der twittert jetzt gerade mal Klartext. Ja, und zwar, zunächst mal hat jemand die Befürchtung geäußert, dass es Allo vielleicht hier nicht mehr lange gibt. Und da sagt er, dass die dabei sind, ja, um es wörtlich zu sagen, for a long, long run. Also für einen langen, langen Weg gehen, machen die sich bereit. Also, sehr schön. Ja, das dürfte heißen, Emmett Fuley gibt, oder Fuley, oder wie man das auch ausspricht, gibt da klare Richtung vor. Es ist der Head of Product von Google Allo und Google Duo, ja, und hat vorher eben das Hangouts-Team angeführt. Ja. Und auf die Frage hin, ja, warum denn SMS nicht drin ist? Also ich weiß nicht, ich glaube, ich bin Google-kompatibel. Der Mann, da spricht mir aus der Seele. Ja. Oder ich weiß nicht, vielleicht, in Wirklichkeit hat er mir zugehört und sagt das jetzt nach. Denn er sagt, es ist schön, alle eure Kommentare zu sehen, aber ich werde euch mit einem Hinweis zurücklassen. Ja. Das Ziel ist, Produkte zu machen, die uns nach 2020 bringen und nicht nach 2010. Ja, also soll heißen, Google konzentriert sich auf die Zukunft, nicht auf die Vergangenheit. Ja. Yep, so sieht's aus. Also, klare Worte, schöne Sachen, ja, die man da eben liest. Klare Sachen, die man da liest, das ist besonders schön, dass da klare Aussagen mal getroffen werden. Etwas, was Google bei den Präsentationen leider nicht immer so macht. Warten wir mal ab, die Google I.O. im Mai, was da alles noch zu dem Thema gesagt wird. Ja. Am Rande übrigens, Hangouts ist jetzt auch aufgespalten worden, ja, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt. Ist zwar meiner Meinung nach kein großes Thema, war ja klar, dass nachdem das jetzt positioniert ist als Business-Teil, wird als Konkurrenz zu Slack positioniert und ist jetzt aufgeteilt worden in Chat und Meet, also in Text-Chat und Video-Chat. Also die Aufteilung geht weiter und warum auch nicht, ja, also egal, ich werde jetzt nichts mehr dazu sagen. Auf jeden Fall, Hangouts ist zerschlagen worden jetzt in die Business-Bereiche. Aber auch hier macht er klar, die Consumer-Version bleibt bestehen, die App. Also die normale Consumer-App bleibt bestehen. Jedenfalls hat man das herausgelesen aus den Tweets. Wobei das auch zweideutig zu verstehen ist, wie er das gesagt hat. Da hat sich da wohl ein Hintertürchen offen gelassen. Ja, My Android, welches Android-Design passt zu euch? Das könnt ihr feststellen, wenn ihr auf die neue Seite von Google geht, bringt jetzt nichts, euch den Link da vorzulesen, ist verlinkt in den Shownotes und könnt ihr mal gucken. Da könnt ihr nämlich so eure Vorlieben, ja, für Design, Farbe und so weiter anhand von Bildern auswählen. Ja, auch so Texte, also ob ihr mehr so textlastig seid oder ob ihr ja mehr alles grafisch wollt, ob ihr klare Strukturen wollt oder ob ihr eher Chaos wollt und so weiter und so weiter. Und anhand von den ganzen Eingaben, die ihr macht, wird dann für euch die perfekte Oberfläche gefunden. Und die Google scheut sich da nicht, auch Nova Launcher beispielsweise zu empfehlen. Ja. Entsprechende Hintergrundbilder, also Wallpaper, die ihr runterladen könnt, oder ganze Wallpaper-Apps oder Live-Wallpapers, je nachdem, was ihr eben ausgewählt habt. Und auch Widgets, die ihr benutzen könnt oder zusätzlich installieren könnt, werden da dann angezeigt. Und man kann es in einem Rutsch quasi dann herunterladen, so dass ihr dann eine schöne Oberfläche habt nach eurem Geschmack. Ja. Manchmal ist es ja so, man weiß zwar schon, was man will, aber man weiß nicht, mit welchen Apps man das so hinkriegt, dass es aussieht, so wie man es haben will. Und hier kriegt man dann eine Vorschau, auch mit den Icons, ja, auch neue Icons werden vorgeschlagen, dass man Icons installieren kann. Und dann könnt ihr das sehen, und wenn ihr dann sagt, oh ja, das ist nicht schlecht, ja, dann Download und zack. Ja. Wahnsinn. Eine ganz coole Sache, finde ich. Sowas soll das öfters geben für alle möglichen Bereiche, jetzt nicht nur für das Design und Einrichten für vom Handy, ja, das Aussehen vom Handy, sondern vielleicht auch für viele andere Sachen. Ich könnte mir vorstellen, dass solche Auswahlsysteme, ja, da steckt doch bestimmt wieder eine KI dahinter, auch gut anzuwenden sind, beispielsweise für optische Einstellungen in Apps. Ja, also fände ich ganz gut. Wer weiß, was da noch kommt. Google Drive bekommt neue Funktionen. Auch Google Drive wird mehr in die Businesswelt eingebunden, und da braucht man natürlich noch ein paar Funktionen wie das sogenannte Team Drive. Ja, das ist gar nicht schlecht. Also, um Missverständnisse vorzubeugen, bisher ist es ja so, dass man also mit beliebigen Leuten zusammen an Dokumenten arbeiten kann, ja, etc. Files austauschen und hin und her. Aber hier ist es jetzt ein bisschen was anderes. Hier hat man ein Team Drive, wo alles Mögliche zusammen ist. Also verschiedene Files, so Shared Files, ja, Dokumente und so weiter. Man kann nicht nur zusammen daran arbeiten, sondern man kann auch auf dieses Laufwerk quasi zugreifen, im Team komplett. Ja. Das ist eine wahnsinnige Erleichterung für Teams, die vertrauensvoll miteinander arbeiten, ja, wo dann eben Zugriffe stattfinden. Es gibt noch ein Google Vault auch jetzt für Drive, wo man jetzt eben auch sensitive Daten besser schützen kann, ja, auf Google Drive. Das ist interessant. Und gut, es gibt noch mehr Funktionen. Ich beschränke mich das jetzt mal, was ich als interessant sehe, ja. Drive File Stream, das ist auch eine schöne Geschichte. Und zwar kann man damit direkt vom Google Drive Files streamen. Also nicht herunterladen, sondern direkt streamen. Vor allem natürlich für Musik- oder Videofiles ist das interessant, statt die herunterzuladen auf das Gerät, werden die dann gestreamt. Ja. Und somit kann mehr oder minder Kontrolle weiter gehalten werden, zumindest ja, in einem gewissen Maße. Das heißt zum Beispiel, man kann im Pfeil einstellen, kann er sagen, das wird nur gestreamt, ja, es wird nicht darunter geladen, dann kann derjenige das zwar angucken, aber nicht downloaden. Ja, das ist vielleicht auch nicht schlecht. Und ja, was noch? Ja, es gibt eine neue Suche, Quick Access. Ja, auch hier soll diese viel zitierte Google Machine Intelligence, ja, also diese künstliche Intelligenz von Google jetzt helfen, schneller Dateien zu finden, nicht nur nach Dateinamen, sondern auch nach Inhalten in allen möglichen Arten von Containern, ja, wird da also gesucht, und man kann somit Dokumente extrem leicht finden. Ausgezeichnet. Damit sind einige Verbesserungen wieder in der Mache. Wann genau die dann bei den Verbrauchern jetzt ankommen, das ist noch die Frage. Heute natürlich geguckt gleich, ich habe nichts davon gesehen, also wird es wohl noch etwas dauern, denke ich. So, ich hampel hier vom Mikrofon rum, muss mal ein bisschen näher gehen, stehe schon fast am anderen Ende des Zimmers. ich hatte schon des Öfteren über Headsets gesprochen, Kopfhörer und so weiter, ja, und das Thema kam mir auch gut an, hat auch da Feedback bekommen natürlich, und deswegen der Sony MDR-1000X, da habe ich ein Review gefunden, ja, der recht interessant ist, ein Video-Review, da könnte man reingucken, das ist schön interessant zu sehen, wie der funktioniert. Der hat nämlich tatsächlich ein Touchpad sozusagen, ja, an den Seiten. Und wenn ihr zum Beispiel, der hat natürlich dieses Active Noise Cancellation, ja, für bei der Preislage kann man es auch verlangen. Aber das ist halt nicht immer optimal, weil wenn man zum Beispiel jetzt jemand mal hören will, na, dann muss man das Ding umständlich ausschalten normalerweise. Kann man sich hier sparen, denn man braucht nur auf ich glaube die rechte Ohrmuschel zu tippen, also die Finger drauf zu halten, und dann geht das Noise Cancellation aus. Nimmt man die Hand weg, geht's wieder an. Faszinierend, man kann auch sogar die Umgebungsgeräusche einstellen, dass die sogar durchkommen, durch den Kopfhörer, also besser zu hören als ohne Noise Cancellation mit dem Kopfhörer drauf. Interessant. Und somit ist das Teil natürlich optimal geeignet für alle möglichen Einsatzzwecke. Das heißt, wenn man auf der Straße ist, Straße rumläuft, ist vielleicht nicht ganz so gut, wenn man das ANC anhat. Ja, so kann man das sogar so einstellen, dass man die Umgebungsgeräusche auch gut hört, trotzdem, dass man zum Beispiel auch Musik noch hört dabei. Also genau umgekehrt, kannst du dich auch ganz abschalten. Aber man kann auch das dann, wenn man, was weiß ich, jetzt dann am Bahnhof wartet oder so und ja, die Züge, ne, sind laut, dann kann man das auch wieder komfortabel einschalten. Ja. Und wenn das eingeschaltet ist und man wird gerade angesprochen, ne, dann muss man nicht rumfummeln, sondern einfach nur die Hand auf die Ohrmuschel legen und schon hört man alles ganz normal. Cool, oder? Also ich finde es absolut schön. Der Preis allerdings gefällt mir nicht so gut. 399 Euro kostet der 1000X von Sony. Optisch ist es sicherlich auch, da gebe ich dem Reviewer da recht, nicht gerade eine Schönheit, aber funktionell, technisch gut. Und diese Idee mit diesem Touchpad ist einfach super. Das kann man übrigens auch benutzen, um zum Beispiel vorzuspringen, so doppeltippen, ja, und Lautstärke zu ändern und so weiter. Das kann man alles in dem Touch auf dem Touchpad machen. Wie genial ist das? Ja, super. Echt der Hammer, finde ich. Das Touchpad hat mir es wirklich angetan. Wenn das Teil nicht so teuer wäre, dann würde ich das bestellen. Ach, übrigens bestellen, ja, Leute, ich hab heute eine Drohne bestellt, ne? Ja, mal gucken, wie lange es dauert, ne, bis ich die hab, und ich hoffe, der Zoll hält sie nicht fest. Und dann werdet ihr mal ein paar Aufnahmen sehen. Jo. Ich wollte es nur mal erwähnt haben, weil ich schon mal in der Sendung was über die Drohnen gesagt habe. Ist mir jetzt gerade so eingefallen, ne? Das Google experimentiert übrigens mit einer YouTube-App namens Uptime. Wie ich ja schon gesagt habe, ist YouTube gerade und Google halt gerade dabei, auf YouTube viele verschiedene Community-Funktionen zu testen, ja, manche für die Top-Podcaster, YouTuber, ja, und manche für für normale Benutzer. Jetzt hat hier das iPhone, ja, von Google eine App bekommen, die nennt sich Uptime, und damit kann man chatten, während man ein Video guckt, ja, sozusagen direkt, und das bringt natürlich ein ganz neues Gefühl in das Video gucken rein. Da hat man wirklich das Gefühl, man guckt zusammen das Video an, ja, und das ist gar nicht so schlecht, finde ich, ja. Es ist auch so ein spezielle Stelle, wo man Videos sharen kann, ja, anschauen kann, also teilen kann, anschauen kann, ja, und so weiter und so weiter. Dann eben auch chatten dabei und in Echtzeit eben miteinander das anzugucken. Das finde ich absolut genial, die Idee. Warum das jetzt erstmal nur für iOS kommt, hängt da daran, weil das es erstmal nur ein Test ist, ja, ob das überhaupt ankommt, interessant ist. Was mich bei dieser Sache stört, ja, also es ist zunächst mal so ein 20% Zeitprojekt, das hat aber nichts zu bedeuten, ja. Gmail ist auch aus einem 20% Zeitprojekt entstanden, ja. Aber das ist eine Social Video App, und mich stört da dieses Sharen von Videos. Also das ist jetzt was, da haben wir doch schon genug Plätze dafür. Über Videos zusammen quatschen, während man dies zusammen anguckt, das ist was anderes. Aber ich weiß nicht, dass als sozusagen wieder raus, ausge botete Social-Plattformen zu starten. Das finde ich jetzt wiederum nicht so toll. Ja, also das muss schon direkt in YouTube integriert sein, meiner Meinung nach, und nicht rausnehmen und noch ein weiteres Social-Network gründen. Das brauchen wir wirklich nicht. Ja. Das wäre eine Katastrophe. Aber die Idee ansonsten finde ich ganz gut und ich hoffe, dass das dann irgendwie einfließt, die Erfahrung in die normale YouTube-App oder halt auf YouTube direkt. Ne? So wie es zum Beispiel auch mit diesem Chat ist für die Top-YouTuber und ähnliches. Ne? Da kann man also auch gespannt sein. Aber auf jeden Fall arbeitet Google daran, an diesen Sachen. Also Uptime, das ist wirklich ein Test und es ist fraglich, ob das überhaupt für Android rauskommt, ja, oder ob dieser Versuch nicht schon vorzeitig abgebrochen wird. Das wird sich dann eben zeigen, aber auf jeden Fall, man sieht, Google meint's ernst mit den Social-Funktionen auf YouTube oder mit YouTube. Ja, Google Play feiert auch seinen 5. Geburtstag. Ja, bei solchen Daten wundere ich mich immer, wo die Zeit denn hinkam. Aber mir kommt es vor, als ob es Google Play schon Ewigkeiten gibt, ja. Aber tatsächlich gibt's Google Play erst seit dem 6. März 2012. Ja, also genau 6. März waren es, also 5 Jahre. Und ja, also das ist irgendwie, da habe ich einfach kein Zeitgefühl dafür. Aber 1 Milliarde aktive Nutzer in 190 Ländern, das ist die Bilanz. Millionen von Apps steht in der offiziellen Post von Google dazu. 40 Millionen Songs, 5 Millionen Bücher und mehr Filme als je zuvor. Das ist natürlich eine gute Bilanz, ja, von Google Play. Ich war ja am Anfang wegen dem Namen skeptisch, ob Sony da nichts dagegen hat. Ja, ich behaupte immer noch, also dass Google sich da im Vorfeld geeinigt hat, weil also PlayStation Store und Play Store, also das ist schon grenzwertig. Ja, aber es kam nichts davon. Deswegen denke ich, die haben sich einfach im Vorfeld friedlich miteinander geeinigt. Ja. So, hier mal ein Millionchen, dort ein Millionchen. Und schon ging das. Ja, das ist alles Verschwörungstheorien. Ne? Ja, genau. Die haben auch so eine Liste herausgebracht. Ich weiß allerdings nicht, was ich davon halten soll. Das ist eine Liste, die übrigens nur die USA betrifft. Und ich bin mir da nicht so sicher, wie sich das zusammensetzt und ob das so richtig ist. Aber naja, okay, Google scheint es da wohl zu wissen, ja. Interessant, die Top Installed Apps, auch das ist ein großes Fragezeichen, das ich da natürlich setze, ne? Facebook Messenger auf Platz 1 und 2, 3 Pandora Radio, nee, USA halt, naja. Instagram auf 4 und Snapchat auf 5. Hm. Ja. Aber ihr könnt mal die Liste durchgucken. Ich lasse den Link auch drin, ist ja ein offizieller Google-Link. Ja. Und da wird es dann schon okay sein, denke ich. Gut, was haben wir noch? Ohne Europa? Tja. So ist es. Google startet eine eigene Podcast-Produktion. Tja, eigene Netcasts von Google, so ist es. Aber zwei Sachen. Erstmal starten ohne Europa. Immer noch keine Netcast-Funktion, Podcast-Funktion bei Google Play in Europa. Zweitens, ich weiß nicht, warum die jetzt Musik und Podcast die zwei Begriffe miteinander vermischen. Klar, es gibt Musikpodcasts, natürlich. Aber ich weiß nicht, ob Google weiß, dass jetzt die Leute denken, Podcasts sind, bedeutet, es ist was über Musik. Das finde ich gar nicht so gut, ja. Das nennt sich City Soundtracks, ja, und in jeder Episode ist da einer, der Musiker einlädt, ja, und eine Tour durch deren Heimatstädte macht, ja. Und in jeder Episode sind dann interessante Konversationen und Musik, ja, zusammen mit einer Playlist, ja, die erstellt wurde von den jeweiligen Gästen, die eingeladen ist. So schön das auch klingt, so gut es auch ist, so nachvollziehbar der kommerzielle Gedanke dazu ist, so schädlich ist das für das Ansehen oder das Thema, das Verständnis von Podcasts. Ja. Also ich stelle mir so vor, da ist wieder irgend so ein Bürokrat bei der GEMA, ja, der sitzt da und sagt, ja, das seht ihr, Podcast hat mit Musik zu tun, die müssen alle zahlen, alle müssen es zahlen. Kann man sich so richtig vorstellen, ja. Naja, auf jeden Fall, das Signal ist meiner Meinung nach das Falsche, aber ich weiß nicht, ob das Signal überhaupt in Europa dann ankommt, weil ja das noch nicht in Europa ist. Außerdem habe ich so ein bisschen das bisschen Bedenken darüber. Gerade in diesen Bereichen Netcast, Podcast habe ich es eigentlich nicht so mit den ganz ganz großen Konzernen, weil die hauen alles weg. Ja. Und naja, das Letzte, was ich will, ist, dass Google, so großer Google-Fan wie ich bin, aber ich möchte eigentlich nicht, dass Google die Podcast-Szene übernimmt mit ihren eigenen Produktion. Das soll doch bitte in sag ich mal, unabhängigeren Händen bleiben. Ne? Tja, so ist das. Zuck-Edge oder Suck-Edge oder Suck-Edge, ja genau. ZUK, jedenfalls heißt die Marke vom Telefon und da gibt es eines, das als Modellname noch Edge dazu hat, ja, also könnte man fast meinen, das ist so ein Anti-Samsung-Ding, ja, Suck Edge, ja, yeah. Pff, naja, viel Display hat das Teil, ja, bietet das Teil, aber naja, ist es auch dann, kommt es an den Preis ran, ja oder nein? 370 Euro, tja, da kriegt man natürlich kein High-End-Gerät normalerweise. Und die Frage ist, ob dieses Zack oder Sack oder wie auch immer, der Name ist echt blöd gewählt, jeder Amerikaner wird Sack dazu sagen. Ne? Naja. Ob das da rankommt, das ist die Frage. Hm? Und der Prozessor ist ja erstmal okay, 821er Snapdragon ist okay, ist aktuell, ja. Gibt's mit 4 oder 6 GB Arbeitsspeicher, auch das ist gut. Es sind 64 GB Storage, das kommt mir ein bisschen schwach vor. Hm. Es gibt auch keine Möglichkeit, es zu erweitern, aber das ist natürlich ein Schwachpunkt. Vielleicht ist da eben auch wieder der Hase im Pfeffer, ja. Denn das ist eigentlich für ein High-End-Gerät ist es nicht mehr okay, nur 64 GB ohne Erweiterungsmöglichkeit. Eigentlich spielt da die Erweiterungsmöglichkeit schon keine Rolle, einfach 64 GB ist nicht okay für High-End, ganz einfach. 3100 mAh Akku, USB Type-C, hört sich dann schon wieder besser an, LTE logisch, und das Display hat eine Größe von 5,5 Zoll mit Full HD. Meiner Meinung nach, wie gesagt, vollkommen ausreichend, 1080p auf so einem Display, fertig. Ja. Das Gerät wird auch mit Schutzfolie ausgeliefert. vom Werk aus, was natürlich dann die Frage offen lässt, was für ein Glas wird verbaut. Ne? Die Kamera ist immerhin fähig, 960 Bilder pro Sekunde aufzunehmen. Also eine schöne Zeitlupenfunktion, wie sie bei ganz aktuellen Geräten eben möglich ist. Und wenn man das dann eben mit dem Preis sieht, ist es durchaus ein ganz, ganz tolles Angebot. Ja, Gorilla Glass ist es, aber trotzdem ist nichts weiter drüber gesagt. Adreno 530 GPU geht sicherlich auch in Ordnung. Metall, ja, lässt es vielleicht wertiger aussehen oder sich anfühlen. Aber der große, große, große Knackpunkt ist noch nicht mal, dass es nur 64 GB hat, sondern es ist definitiv Android 6.0. Und bei solchen Geräten ist es halt immer sehr fraglich, ob und wann ein Update da rauskommt. Ja, das kann man bei diesen Firmen nie genau sagen, möglicherweise, um eben Kosten zu sparen, knallen die das Teil raus und das war's. Ja, so wie es bei vielen chinesischen Anbietern halt ist. Die bringen das Gerät, liefern es aus und fertig. Nix, das war's. Gibt kein Update mehr. Ende. Und das ist natürlich sicherheitstechnisch und auch featuretechnisch absolut nicht okay. Ja, wie es bei dem Sack ist, ja, weiß ich nicht. Aber vielleicht ist das ein Punkt, wo man dann sagt, na, weiß nicht, vielleicht ein paar Euro mehr investieren und was anderes nehmen, ja, dass ihr Updates bekommt. Naja. Mehr kann ich eigentlich dazu nicht sagen. Ich würde gerne jetzt ein abschließendes Fazit ziehen, aber das kann ich natürlich nicht, weil ich das Gerät nicht in den Händen habe und vor allem bei der Sache mit den Updates, da habe ich halt nur so ein schlechtes Gefühl, ja, aber auch da kann ich natürlich nichts sagen, weil ich die Firma nicht kenne. Ich weiß nicht, ob die regelmäßig Updates bringen oder nicht. Nur anzunehmen ist es, dass es das Gerät so endet wie viele chinesische Geräte, ja, wo es einfach keine Updates dafür gibt. Ja, Ende. Und das ist natürlich dann schade und das würde dann auch ganz schnell den super tollen Preis relativieren, wenn ihr nämlich dann schon jetzt ein Android 6.0 nicht mehr aktuell kriegt und wenn es dann keine Sicherheitsupdates jeden Monat gibt, dann habt ihr ein ernsthaftes Problem. Ja, also Zweifel, Fragezeichen. Updates, ja. Google hat auch ein Update gebracht für seine Software. Übrigens, heute gab es auch auf dem Pixel ein Carrier Service Update. Ja. Was da genau dabei ist, weiß ich nicht. Google hält sich natürlich wie immer sehr bedeckt darüber. Aber interessant war das schon. Ich bleibe am Ball, vielleicht finde ich noch was raus. Gboard für Android ist aktualisiert worden und bekommt neue Funktionen, die wirklich sehr, sehr interessant sind. Endlich hat es auch eine Emoji, ein Emoji-Vorschlag bei den Vorschlägen von den Wörtern. Also als Beispiel wurde hier jetzt eben gezeigt, was auch funktioniert, habe ich ausprobiert. Allerdings erst, nachdem ich auf Englisch und wieder zurück auf Deutsch gestellt habe. Also die Tastatur auf englische Eingabe und dann wieder zurück auf Deutsch. Ja, und dann hat er auch im Deutschen diese Emojis erkannt. Zum Beispiel, wenn man schreibt Sushi, dann erscheint als Vorschlag nicht nur das Wort Sushi, sondern auch das Emoji, das Sushi-Emoji. Ja, es gibt ein Sushi-Emoji, cool. Ne? Und dann könnt ihr statt dem Wort einfach da drauf drücken. Ja, so kann man auch im Text schneller solche Emojis verwenden, was ich eigentlich ganz gut finde. Und das ist das, was ich vermisst habe von der Sony-Tastatur her. Also die Sony-Tastatur war schon immer so, dass man, wenn man eben hier zum Beispiel was reingeschrieben hat und für dieses Wort gab es ein Emoji, ja, dann konnte man das auswählen, statt dem Wort, ja, und das fand ich immer sehr, sehr toll, da musste ich nicht lange nach Emojis suchen, sondern da habe ich es einfach auch geschrieben und dann zack, im Text ganz schnell, ohne irgendwelche anderen Funktionen aufzurufen. Ja, also das finde ich gut. Die weiteren Verbesserungen sind unter anderem ein Übersetzungsmodul direkt im Gboard. Wie genial ist das? Ich habe es schon probiert, funktioniert wahnsinnig gut. Ja, also ihr könnt zum Beispiel diese Funktion aufrufen, ja, wählt einfach die Sprachen aus, müsst ihr nur einmal tun, das merkt sich dann die letzte Sprache, die ihr ausgewählt habt, und dann könnt ihr anfangen loszutippen in eurer Sprache und der übersetzt das in Echtzeit, ja, in die Sprache, die man ausgewählt hat, ja, und das könnt ihr dann abschicken. Ja, und dann wird die Nachricht in einer fremden Sprache gesprochen. Ankommende Nachrichten, ja, können dann eben auch übersetzt werden. Hm? Und das ist natürlich eine schöne Sache. Das heißt, man kann mit jemandem eine Konversation führen, er spricht in seiner Sprache, man selbst spricht in der eigenen Sprache und trotzdem kann man sich verstehen. Das ist ja schon fast so wie in den Science-Fiction-Filmen mit den Universalübersetzern. Ja. Nur eins habe ich noch Bedenken. Hoffentlich übersetzt der einigermaßen gut, weil nicht, dass ich was Falsches sage. Ja. Ich habe da schon Übersetzungen rausbekommen. Also wenn ich das abgeschickt hätte, dann wäre wirklich schlimme Dinge wären da passiert. Ja, also das auf jeden Fall die zwei schöne Verbesserungen. Gboard wird momentan sehr, sehr stark aktualisiert, habe ich das Gefühl, bei Google, und ist auch nicht schlecht. So, ich glaube, ich muss mich ein bisschen sputen, ja. Und zwar, ich komme jetzt mal zur Community. Da ging es nochmal um RCS. Da schreibt der Bavaria R. Moment, wer war das nochmal? Da war es doch geschrieben, ne? Ja, war das Fernand? Ja, ich glaube, das war Fernand. Auf jeden Fall, kleine Korrektur zu Episode 346, RCS, Rich Communication Suite. Es setzt nicht auf SMS auf, sondern auf ein Produkt, was ich IMS IP Multimedia Subsystem nennt und ist komplett SIP-basiert. Hat gar nichts mit SMS zu tun, welches über Kurzmitteilungszentrale laufen. Einer der Gründe, wieso die Einführung so lange gedauert hat und gegebenenfalls auch gescheitert ist, ist der Client-Support, der mit Chipsets und OSs kommen musste, hat sich irgendwie schwer bis gar nicht durchgesetzt. VoLTE nutzt zum Beispiel auch die IMS-Technik im Hintergrund. Ja, also die technischen Sachen, ich meine, ist schon klar, dass es dass technisch natürlich was anderes sein muss als SMS, nur wird es als SMS-Ersatz angepriesen, sowohl von den Netzbetreibern als auch bei Google. Und das Schlimme ist, die haben auch noch das im Prinzip das SMS-Abrechnungsmodell, nämlich pro Nachricht so und so viel. Wenn man also keine Flatrate da gebucht hat, dann muss man pro Nachricht bezahlen. Das ist Steinzeit natürlich, ganz klar. Und das zeigt aber auch, dass es zumindest mal geistig verwandt ist mit dem SMS. Ja, dass die Kanäle, wie gesagt, andere sein müssen, dürfte ja klar sein, ne? Aber das mit dieser, mit der Kurzmitteilungszentrale und so weiter, also so ganz weit entfernt ist es nicht, ja, denkt dran, wenn ihr mal guckt, wie das, wie die Datenübertragung so funktioniert auf den Smartphones, zum Beispiel bei 3G, da muss man auch noch die MMS-Zentrale und so weiter eingeben, ne, und ähnliches und Zugangspunkten. Das fühlt sich als immer noch an wie in den 90ern, ja, aber so ist es nun mal. Aber naja, wie gesagt, also geistig verwandt sicherlich mit SMS, technisch kann es nicht verwandt sein, weil eben SMS 160 Zeichen sind und nicht eben Multimedia-Dateien. Wobei ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich würde es denen auch noch zutrauen, dass die im Hintergrund immer noch mit diesen Systemen arbeiten, ja, weil wie die Daten übermittelt werden, das ist ja auch wieder, steht ja auch vom anderen Blatt. Aber wie gesagt, das ist eine reine Spekulation. Natürlich ist das schon richtig, dass es dieses IP-Multimedia-Subsystem ist, soweit ich weiß. Ja, Android Messages wurde noch angesprochen. Das Problem ist halt, wie ich schon gesagt habe, Android Messages muss kompatibel sein mit den entsprechenden Netzen und wenn der Netzbetreiber eben keine Lust dazu hat, wie in den USA Verizon, dann wird das nichts mit der Kompatibilität. Wie das hier auch sieht, keine Ahnung, genau das ist das Problem und ich glaube, das ist auch, ich kann mir vorstellen, dass sich das durchsetzt noch. Das ist doch irgendwie, ist das doch ein ganz großer Haufen Mist gequirlt und keiner interessiert sich dafür. Ja. Ich weiß nicht, ist bei den Netzbetreibern schon angekommen, dass es Instant Messenger gibt? Weil, also sowas würde ich wagen, wenn ich, wenn es noch keine Alternative zu SMS gäbe. Aber die SMS ist einfach, nein, dann, ich weiß nicht, ob die das verpennt haben oder so gerne so haben möchten, weil ihr Geschäftsmodell natürlich weg ist, pro Nachricht bezahlen, ja, oder zumindest eine Flatrate abschließen. Also ist alles so furchtbar traurig, ja, und das bringt mich auf die Palme und da habe ich auch gar keine Lust, mich groß damit zu beschäftigen, technisch, weil das ist jetzt schon ein ganz großer Haufen Müll, der zusammengezimmert wird und von jedem wieder verändert wird, ja, ein technischer Rinderwahnsinn, ja, der dort veranstaltet wird, mit diesen ganzen Spezifikationen, die schon längst bei anderen Messengern schon seit Jahrzehnten existieren, ja, und jetzt kommen die hier und wollen so einen Mist produzieren, da geht mir das Messer in der Tasche auf, wirklich, furchtbar. Ja, also, dass Google das unterstützt, ich kann mir zwar schon vorstellen, warum, aber ich fürchte, Google wird da große Probleme haben, weil die nicht die Sturheit und die Verbohrtheit von weltweit von Netzbetreibern mit einbeziehen. Und wenn Google meint, dass sie die ganzen Netzbetreiber hinter sich bekommen können, gut, ich glaube es eher nicht. Weil die Netzbetreiber scheinen das ja auch als Konkurrenz zu Google zu sehen. Da bin ich mal gespannt, wie das noch endet. Naja. Gut, dann gibt's noch eine Sache und zwar die regionale Blockade bei dem Google Store schreibt, oder hat mir der Christian einen Link geschickt auf YouTube. Da kann man jetzt also sehen, was man in anderen Ländern bestellen kann. Und man kann auch bestellen, ja. Also wenn ich zum Beispiel jetzt den US-Store auswähle und ich bestelle was und habe eine Adresse in den USA, kann ich es auch von Deutschland aus bestellen. In den USA für eine US-Adresse. Wenn ich in den indischen Shop gehe, kann ich in Indien bestellen für eine indische Adresse. Was nicht geht, und damit ist das natürlich vollkommen sinnlos, ja. Ich kann zum Beispiel nicht in den US-Shop gehen und kann mir in Deutschland oder in Österreich oder in der Schweiz oder in Italien oder sonst irgendwo in Europa oder in Indien, ja, was bestellen aus den USA. Geht nicht. Ja, und deswegen ist das Ganze eigentlich sinnlos. Nur wenn man jemandem ein Geschenk machen will, der jetzt im eigenen Land oder in dem Land, in dem man das der Shop ist, ja, also ich weiß nicht, ob ich das so akustisch so richtig rüberkriege, ja, ist schwer zu erklären, ja. Also ihr habt Bekannte in den USA, dann könnt ihr in den US-Shop jetzt gehen, könnt für diese Leute dort, für eure Bekannten in den USA, zum Beispiel in Google Home bestellen und an die US-Adresse liefern lassen. Und auch wenn ihr in Deutschland seid, könnt ihr das machen. Cool. Ja, genau, das ging vorher nämlich nicht. Ganz genau, noch nicht mal das ging. Wenn ihr gedacht habt, ihr könnt von Deutschland aus in den USA für jemanden in den USA zu bestellen, geht nicht. Na, jetzt geht es. Aber was jetzt nicht geht, ist, ihr könnt nicht in den USA bestellen für euch. Ende. Also, interessant. Ich krieg mein Google Home doch noch nicht zu vernünftigen Preisen. Damit ist das, ja, eine schöne Finte, würde ich sagen. YouTube-Channel als Audioquelle. Das ist eine komplizierte Geschichte. Und zwar schreibt der Alexander auf YouTube, kennt jemand eine Möglichkeit unter Android, einen YouTube-Kanal als Audiocast zu abonnieren? Ich suche eine App, die automatisch neue Videos herunterlädt, die ich dann später mit ausgeschaltetem Display anhören kann. Also genauso wie wenn es normalerweise mit RSS-Feeds machen kann, nur stattdessen mit einem YouTube-Kanal. Ich habe bereits probiert, den XML-Feed des YouTube-Kanals einfach in Pocket Casts oder BeyondPod einzufügen, aber die beiden Apps kommen mit dem Format nicht zurecht. Das heißt, bei Pocket Casts kann ich den Feed gar nicht hinzufügen, bei BeyondPod geht das zwar, aber abspielen kann man die Videos trotzdem nicht. Ja, also das sind mehrere Sachen. Also zunächst mal, es gibt YouTube-Layer, ja, verschiedene YouTube-Layer, die ermöglichen das, dass man YouTube-Kanäle abonniert wie Podcasts, wie ganz normale Netcasts, ja, das geht. Die Sache ist nur die, mit dem Herunterladen und mit dem Anhören mit ausgeschaltetem Display. Beides untersagt nämlich YouTube explizit und geht auch knallhart gegen Apps vor, die dies ermöglichen. Also zum Beispiel gab es früher einen YouTube-Player, mit dem man Musik oder auch andere Sachen hören konnte, indem man, also man startete das, schaltete das Display aus und dann konnte man es im Hintergrund noch hören. Das ist nicht mehr legal, das geht nicht mehr, das verbietet YouTube. Ja, sehr schade eigentlich, aber naja, die wollen halt haben, dass die Werbung auch ankommt und die Werbung kann man halt sehen. Und wenn man halt nur den Audiofeed hat, geht das nicht. Ja, deswegen ist es eben problematisch. Kurioserweise ist es so, dass man durchaus einen Audiostream sogar anfordern kann, also einen reinen Audiostream kann man anfordern. Ja, nur das Problem ist, man darf es nicht. Entsprechend die Apps, die das tun, werden eben schnell blockiert bzw. nicht freigeschaltet. Und ich habe noch geguckt heute auf dem Store und tatsächlich alle, die das machen, auch mein alter Player, den es damals gab, ist weg vom Fenster. Die einzige Möglichkeit, die ich sehe, ist eventuell bei F-Droid. Das ist also ein Store, ein Android-Store außerhalb von dem Google Play Store. Ja, dort gibt es NewPipe, nennt sich das Teil. Und mit dem kann man es mal probieren. Das mit dem wird es wahrscheinlich funktionieren. Ich bin mir nicht ganz sicher. Weil ich habe einige noch probiert, wo es noch drin steht, offenbar, dass man das machen kann. Ja, zum Beispiel bei, wie war das, irgendwie Radio Addict und irgendwas, YouTube und Radio Addict oder sowas, keine Ahnung, weiß ich nicht mehr, wie das Teil heißt. Da hat es drin gestanden, dass es funktionieren sollte, ging aber doch nicht, also wurde wohl da auch die Funktion irgendwie entschärft oder abgeschafft, ja. Jetzt weiß ich nicht genau, ob das die Lösung bei F-Droid funktioniert, ich habe das noch nicht können ausprobieren. Also, Google duldet es nicht, dass es so geht. Ja. Keine Ahnung. Oder ich habe schon eine Ahnung, wieso, aber ja, ist nun mal so. Kann man nichts machen. Das Herunterladen ist genau dasselbe Problem. Es gab mal eine Zeit lang, da konnte man das einfach mit der YouTube-App machen. Also YouTube, da musste man das auf die Watch-Later-List setzen. Da hat er das automatisch im WLAN heruntergeladen aufs Handy. Ja, und konnte es dann unterwegs angucken. Aber auch diese Funktion hat Google selbst aus ihrer YouTube-App rausgenommen. Also selbst das gibt nicht. Ich glaube, ich hätte mal gelesen, dass YouTube wieder sowas vorbereitet mit Downloaden offline und so, aber da bin ich jetzt nicht hundertprozentig sicher und da würde ich mich auch nicht drauf verlassen und auch nicht in der nächsten Zeit. Ja, also gut. Es gibt, glaube ich, noch eine einzige App, die YouTube-Videos herunterladen lässt. Aber ob die noch funktioniert, weiß ich nicht genau. Auf Linux gibt's noch einen Teil, ja, wo man sich die Videos, übrigens auch, wie gesagt, den Audio-Stream alleine herunterladen kann. Ja, also von mir aus, ich hätte nichts dagegen. Von mir aus dürft ihr das gern machen, ja, meinen Feed runterladen, beziehungsweise mit ausgeschaltetem Display hören, das ist sehr klar. Und auch den Audio-Stream auch von YouTube runterladen. Aber ich glaube, YouTube selbst verbietet es in seinen AGB. Also das ist etwas, was nicht ich oder was der entsprechende Poster des Videos festlegt, sondern das ist von YouTube, von Google aus nicht erlaubt. Gut, so ist das. Jo, dann komme ich jetzt zur App der Woche. Das ist Screen Recorder. Do You Recorder oder Do Recorder, je nachdem, wie man das aussprechen will. Das ist eine ganz faszinierende Geschichte mit dem Teil. Also, ich war überrascht, dass es tatsächlich noch Software gibt, die kostenfrei ist, volle Funktionsumfang hat und keine In-App-Käufe hat. Das ist echtes Gefühl wie so eine Open-Source-Software. Ja. Ich glaube allerdings, das ist kein Open-Source, wenn ich es richtig weiß. Aber es ist frei, kostenlos wie Open-Source, sagen wir mal so. Ja. Aber Open-Source ist nicht immer kostenlos, gell? Also aufpassen, ne? Nicht, dass man falsch verstehen will. Und dieser Do You Recorder, der hat eine unglaubliche Funktionsvielfalt. Bisher habe ich ja immer solche Videos aufgenommen mit dem Tablet Z3 Compact, der ja von Sony ein eigener Screen Recorder schon hat. Das Problem ist aber, der nimmt nur auf dem internen Speicher auf. Und da der interne Speicher bei meinem Tablet ja eigentlich immer voll ist, ja, konnte ich auch nie was aufnehmen groß. Ne? Beim Google Pixel hatte ich natürlich das Problem, der hat gar keinen Stream Recorder eingebaut vom Werk aus. Da musste ich sowieso was suchen. Ne? Und da habe ich schon alles Mögliche mir ausgemalt. Um Himmels Willen, was mache ich denn nur? Und sieh da, Do You Recorder kommt. Und der hat so viele Funktionen. Das ist Wahnsinn. Nicht nur, dass er auch noch Screenshots machen kann. Der kann auch noch Videos grundsätzlich editieren, zusammenfügen. Ja? Also so Merge, verschiedene Videos zusammenfügen. Der hat eine Funktion zum Einblenden von der Front-Facing-Kamera in den Screen-Record auch, so wie es auch gehört, ja, aber sehr schön gemacht. Man kann das Bild auch vergrößern, verkleinern, wie man das möchte. Das hat direkte Funktionen, um dieses Video auch auf YouTube zu sharen. Könnt ihr also per Klick einfach auf YouTube übertragen. Das heißt, ihr habt alles zusammen, könnt das Video aufnehmen, schneiden und dann auf YouTube übertragen. Geht alles wunderbar. Und die Art, wie das gemacht ist, ist sehr gut, sehr intuitiv, eigentlich genial, muss man sogar sagen. Die Funktion Brush ist manchmal wirklich Gold wert. Da könnt ihr nämlich so eine Pinselfunktion aktivieren. Ja? Und dann könnt ihr auf dem Screen zeichnen. Dann hört also das Screen auf zu scrollen. Ihr könnt nichts mehr anklicken und so, aber ihr könnt drauf zeichnen. Und das ist sehr, sehr nützlich, wenn ihr zum Beispiel etwas hervorheben wollt, ja? Was zeigen wollt. Da, guck hier, das ist das, was wir wollen. Ne? Also finde ich sehr, sehr schön. Die Videoqualität ist recht gut. Man kann es auch sehr gut einstellen. HD-Video, kein Problem. Und damit lässt es eigentlich keine Wünsche mehr offen. Ich bin überrascht, dass so eine Software, ja, absolut kostenlos ist, ohne In-App-Purchases, ja. Es ist ja unfassbar, ja. Unglaublich, also nicht schlecht. Und keine Ads, ja, also keine Werbung drin hat. Ja. Man muss nicht routen, ist vielleicht auch wichtig für die Leute. Man hat kein Zeitlimit bei der Aufnahme. 1080p, 12 Megabit Sekunde, 60 Frames pro Sekunde maximal. Ja. alles vorhanden. Und das finde ich absolut top. Ja. Wahnsinn. Deswegen heute mal ohne Diskussion, ja. Screen Recorder, Do You Recorder oder Do Recorder im Play Store. Das macht Laune. Da könnt ihr auch eure Videos, eure Screen Records aufnehmen. Super einfach und hochladen. Irre, Wahnsinn. Also falls ihr mir was schicken wollt, ja, mit dem Do You Recorder könnt ihr das super einfach machen, ne? Als Videokommentar beispielsweise, YouTube und so weiter, ne? Könnt ihr super einfach machen. Okay. Dann sind wir am Ende vom Uncast für diese Woche. Wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen, Infos habt, nur her damit. Die Community auf YouTube, oben bei YouTube, The Netcasts eingeben und schon findet ihr den entsprechenden Channel dort in Discussions und Diskussionen oder zu dem jeweiligen Beitrag könnt ihr dann das schreiben. Und dort findet ihr natürlich dann auch die Videos. Auch heute waren im Hintergrund hier wieder ein paar Zusatzsachen, ja? Zum Beispiel bei den Spielen und so. Also manchmal lohnt es sich, YouTube-Channel reinzugucken. Ja? Und tja, ansonsten einige Links und Informationen findet ihr auch noch unter uncast.thenetcast.com. uncast.thenetcast.com. Jo. Und damit wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss! And voice, we will have where